Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Bibliothekarin. Heute bin ich zu Gast bei Ariane. Sie ist eine Freundin von früher, von einer Freundin, und hat sich bereit erklärt, über das Thema Krankenschwester in einer geschlossenen Psychiatrie mit mir zu reden. Und da hast du 2 Jahre selber auf einer, oh Gott, jetzt muss ich es hinkriegen, Gerio oder psychischen Gerio. Gerontopsychiatrische Station, ja. Oh Gott, ich kriege mein Staatsexamen dann, wenn ich das aussprechen kann. Also sprich, du hast mit älteren Herrschaften gearbeitet, die ab 65. Auf einer geschlossenen Station waren. Genau. Okay. Ja. Und bist du da, wolltest du da gleich hin? War das gleich nach deiner Ausbildung als Krankenschwester der erste Job oder war das schon nach anderen Erfahrungen? Das war der erste Job nach der Krankenschwesterausbildung. Ich fand es einfach sehr interessant, also wie halt Psychiatrie wirklich funktioniert. Man hat zwar die ganzen Einsätze, aber ich fand es einfach nur interessant. Mhm. Ich wollte mich da noch mal ein bisschen ins Thema reinwuseln und gucken, wie es funktioniert. Aber das. Fandest du die Theorie besonders interessant oder dann auch praktisch, wie man mit den Menschen umgeht? In der Theorie hat man es gelernt, aber in der Praxis konnte ich es halt nicht so umgesetzt sehen, wie es bei uns war. Also es war auch für größtenteils Demente und auch für depressive Patienten. Mhm. Und es ist echt überraschend, wie viel demente Patienten auch depressiv sein können. Mhm. Also sie kriegen es dann sozusagen mit, dass sie eigentlich eine Demenz haben? Genau. Und sind dadurch auch depressiv oder ist das eher dadurch, durch die Grundlage, wodurch es verursacht wird, die Demenz, die dann auch die Depression verursacht, oder ist das schon so ein bisschen? Ich glaube, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Also besonders, wenn die halt plötzlich ihre klaren Momente haben und dann merken, ach du Scheiße, ich habe ja alles vergessen, und dann sinken die meistens nochmal ins Loch. Mhm. Aber es konnte mir jetzt keiner sagen, ob die früher schon Depressionen hatten oder nicht. Also ob die dadurch verstärkt werden oder so, das weiß man auch nicht. Aber jedenfalls wurden die beiden Krankheitsbilder da behandelt. Das war echt interessant zu sehen. Ja, das war echt Wahnsinn. Wurden die dann immer gleich weiterverwiesen von anderen Stationen an euch? War das wie so eine Art Auffangbecken so am Ende oder wie muss ich mir das vorstellen, oder sind die dann weiterverwiesen worden von anderen Geschlossenen, dann, wenn sie dann 65 wurden, für die älteren Herrschaften? Also wir hatten ganz viele, auf gut Deutsch, Drehtürpatienten. Das sind Patienten, die immer wieder kommen. Mhm. Das heißt, man behandelt die 5, 6 Wochen, 8, 9 Monate, mhm, je nachdem, wie lange es dauert, bis sie dann halt wieder stabil sind, damit sie dann halt zu Hause zurechtkommen. Mhm. Und dann schickt man sie wieder nach Hause, zum Beispiel mit einem Sozialdienst, der dann kommt und Wäsche wäscht oder ihnen beim Anziehen hilft oder halt solche alltägliche Sachen. Und wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann lassen die sich meistens wieder bei uns einweisen. Und das ist das Problem, die stehen dann plötzlich mit gepackten Koffern wieder bei uns, weil es halt so eine Art Familienatmosphäre für sie ist. Dass das sozusagen ihr Rückzugsort, ihr sicherer Ort ist. Ja, weil da halt auch alles für sie geleistet wird. Einerseits sind einige auch faul und andererseits können halt einige sich nicht mehr damit behelfen. Und dann bringt man sie in Einrichtungen, das ist dann sowas wie betreutes Wohnen. Mhm. Wo die dann wirklich auch so eine Art wie Stationsalltag haben, wo die dann wirklich Leute haben, die 24/7 bei denen sind, also betreutes Wohnen. Da ist halt jemand, der dann mit denen zusammen Mittag isst, dann auch die Tabletten verteilt. Ist ganz wichtig, weil die auch ganz viele Tabletten einfach nicht nehmen und plötzlich bricht dann wieder die Psychose aus, ne? Oder halt fangen irgendwelche Handlungen wieder an. Also es war echt irre, wir hatten diverse Krankheitsbilder. Da war eine, die hat sich dann immer eine Tüte genommen und hat gesagt, ach, ich krieg keine Luft, und hat dann durch die Tüte geatmet und lag dann immer auf dem Rücken, auf dem Boden. Und nach einer Weile wusste man aber schon gut, okay, das ist ihre Macke auf gut Deutsch, die liegt da einfach nur, lass sie liegen, sie ist da glücklich. Und sobald die wieder angefangen hat, wenn es ihr besser ging, Tüten zu sammeln, wusste man dann, okay, scheiße, jetzt geht's wieder los. Die hat wahrscheinlich ihre Tabletten wieder nicht genommen. Das war echt irre. Ja, die hat immer gesagt, die hat plötzlich Atemnot. Und, ja, also so ganz speziell. Also ich könnte mir das super schwierig vorstellen, da aber auch sozusagen zu differenzieren zwischen Krankheitsbild und das ist jetzt Teil des Ticks, sage ich mal, und dann auch, was ist tatsächlich vielleicht einfach so ein Charakter der Person, ne? Also, ja, das ist echt schwierig. Vor allem jeder hat ja irgendwie so sein, ich meine, wenn ich jetzt zu einem Psychiater als Normalsterblicher gehe, der jetzt keine Diagnosen hat oder so, ich wette, da würde ich auch mit 3 Diagnosen rauskommen können, wenn der Psychiater jetzt annehmen würde, dass ich irgendwas habe, oder? Na klar, jeder hat Ticks. Also wir mussten ja auch immer fixieren gehen, das heißt, die Leute werden dann halt ans Bett gefesselt, wenn man einfach nichts mehr mit ihnen anfangen kann, wenn die so aggressiv sind, hatten wir so einen Knopf, den drückt man dann 2-mal an dem Telefon und dann ist immer die Hälfte der Stationsbesatzung losgerannt. Es waren ja mehrere psychiatrische Stationen auf dem Gelände und dann ist man halt in die Rettungsstelle gerannt. Und wir hatten halt einen, der... ja, der brüllte in der S-Bahn, hatte einen Stock in der Hand und wollte halt alle Leute schlagen und brüllte, ich bin Star Wars. Also so Banane das auch klingt, ne? Aber der war halt einfach nicht mehr zu halten und der wurde mit Polizeischutz dann zu uns gebracht, lag dann in der Rettungsstelle. Die in der Rettungsstelle konnten den auch nicht ruhig stellen, die konnten den nicht festhalten zu zweit. Und da mussten wir alle kommen und den festhalten, um ihn zur Ruhe zu bringen und dann an diesem Bett zu fesseln. Wahnsinn. Und einfach, um den auch zur Ruhe zu bringen. Und wo man sich auch denkt, ja, das ist wohl kein Tick. Das ist schon wirklich eine Gefährdung für die Menschen. Und ich finde, die anderen vor allen Dingen auch. Ist das sozusagen dann auch das Kriterium, um auf die Geschlossenen zu kommen, dass man halt eine Gefährdung sein muss für sich oder für andere? Ja, genau. Also eine direkte, derzeitige Gefährdung. Genau, im Moment. Und das ist das Problem. Und dann im Moment kann halt in Phasen kommen und wenn im Moment nicht der Fall ist, dann wird man sozusagen entlassen oder geht nach Hause oder in betreutes Wohnen und wenn dann im Moment wiederkehrt, dann ist man wieder bei euch sozusagen. Geht's halt wieder zurück. Das Problem ist halt einfach, es gibt auch viele Angehörige, die rufen dann an und sagen, Mensch, der ist schon wieder so komisch. Die kriegen das auch mit, so wie ihr da gesehen habt mit der einen, dass sie auch schon wieder Tüten sammelt oder genau. so. Genau, der ist schon wieder komisch, der guckt schon wieder so schief oder die Angehörigen merken das. Das Problem ist, die können dann nicht anrufen und sie zu uns hinfahren. So geht das nicht. Dieser ganze behördliche Gang, der hat schon wieder so einen ellenlangen Arm. Sie müssen dann einen Termin bei ihrem Psychologen oder bei ihrem Psychiater machen. Die Patienten dann, selber, die gerade vielleicht eine Psychose erleiden und nicht mal imstande sind, vielleicht... Genau, weil sie noch keine Gefährdung sind. Die können dann noch keinen Krankenwagen rufen. Erst wenn etwas passiert, dann meistens kommt erst jemand. Wirklich? Das ist echt traurig. Also wenn jetzt... sag ich mal, ein Verwandter anruft, sagt, der macht schon wieder das, das ist letztes Mal auch passiert. Da sind eigentlich alle, die draußen sind, erstmal für die verantwortlich. Da muss er zu seiner eigenen Praxis gehen und da erstmal behandelt werden. Wir sind wirklich erstmal nur und der weiß, ist dann für die Überweisung zuständig. Genau. Und dann gibt es noch die Notfälle, die kommen dann einfach rein, wie ich schon gesagt habe. Oder der eine, der mochte die Polizei nicht, der ist dann immer, am Anfang hatte er noch ein Auto, ein paar Monate später ist er dann mit dem Fahrrad gegen Polizisten gefahren. Und danach ist er nur noch beschimpfend auf die losgegangen. Und ja, das ist halt einfach so. Der mochte die halt nicht. Die ollen Bullen hieß es dann immer. Und dann kam er wieder zu uns. Und nach ein paar Wochen war der wieder total normal. Mhm. Wenn man den gesehen hat, wusste man gar nicht, dass der plötzlich austicken kann. Ja. Ist das so ein bisschen, also was ihr dann macht als geschlossene psychiatrische Abteilung, seid ihr denn sozusagen für diesen Gang, also ihr reicht sozusagen dem Patienten deine Hand oder beziehungsweise natürlich auch medikamentös wahrscheinlich und begleitet die Leute, bis sie dann wieder zu dem Punkt kommen, wo sie alleine wohnen können oder wo auch immer sie her. Also das Ziel ist wirklich, dass sie dann wieder eigenständig zu Hause leben können. Mhm. Also das war meistens das Ziel. Oder halt, wie kriege ich diese Leute dazu, dass sie irgendwie noch lebensfähig sind. Also was brauchen die? Mhm. Also bei einigen ist es gut, wir machen heute Einkaufstraining. Da gibt es auch verschiedene Therapeuten, die mitarbeiten. Es gibt Physiotherapeuten, die dann auch so eine Art Sturzprävention machen, wie im normalen Krankenhaus auch. Dann werden die Muskeln gekräftigt, damit sie dann zu Hause Treppen steigen können. Mhm. Weil einige in Depression verfallene zum Beispiel, die liegen dann einfach nur. Die haben keinen Antrieb mehr, aufzustehen, ein Glas Wasser zu trinken oder auf Toilette zu gehen. Die liegen einfach nur platt auf dem Bett. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich wie Liebeskummer hoch 8. Ja? Also die liegen wirklich auf dem Bett. Alles ist scheiße, alles ist blöd, alles ist schlecht. Die können auch nicht mal den Gedanken daran verschwenden, dass etwas schlecht ist. Die liegen da einfach nur. Und dann ist es auch unsere Aufgabe als Schwestern, die dann wenigstens mal durchzubewegen, damit die sich erstens mal nicht durchliegen. Dann müssen wir darauf achten, dass die was zu essen kriegen. Die Tabletten, die schlagen dann auch nicht so schnell an. Und das ist auch die Kunst, die dann zu beobachten, wie antriebsstark sind sie denn jetzt? Sind die von der Stimmung her schon ein bisschen aufgehellter? Das ist das Problem. Es gibt eine Tablette, die macht die wieder glücklich. Und es gibt eine Tablette, die macht sie wieder tatendringig auf gut Deutsch. Also, sie halt motiviert sozusagen. Motiviert sie wieder. Das Problem ist, wie motiviert ist der? Ist der noch so down, dass er plötzlich so motiviert ist, sich jetzt selber umzubringen? Okay. Oder ist er plötzlich trotzdem glücklich dabei? Also da muss man halt auch auf den Pegel der Tabletten achten, dass sie dann nicht plötzlich so antriebsstark sind, dass sie dann sagen, oh ja, stimmt, das war ja auch alles scheiße, jetzt bringe ich mich selber um. Oder ist es so, ach ja, ich hatte jetzt gerade die depressive Phase, aber ich merke, mir geht es jetzt ein bisschen besser, ich möchte mich jetzt erstmal nicht mehr umbringen. Und das ist echt schwierig, da irgendwie auch das dann zu sehen, ob jetzt wirklich was passiert oder nicht. Ne? Werden die sich jetzt umbringen oder kriegen die Kurve noch? Oder ja, und dann feiert man. Gut, die Frage ist natürlich dann auch ein bisschen beinahe philosophisch. Also ob man, ich meine, ist das wirklich nur eine Pille, die sie glücklich macht oder natürlich die dann bestimmten, was weiß ich, Dopaminspiegel steigern lässt oder so. Aber die Frage ist doch, hat man vielleicht noch was im Leben, wofür es lebenswert ist? Also das ist ja nicht nur die Pille. Die Pille regt vielleicht den, wie gesagt, einen bestimmten Spiegel an und dass da wieder Potenzial für Glück ist. Aber ich meine, glücklich sein, da muss man ja auch schon irgendeinen Grund haben, ne? Also dafür haben wir dann auch die Gesprächstherapien. Die sind auch ganz wichtig. Und das Irre auch, man muss sich im Team gut absprechen. Das heißt, diese Übergaben auch morgens, die sind richtig lang, weil man wirklich von dem gesamten Tag erzählt. Achtung, er blickt öfter mal nach links im Gespräch. Er scheint sich zu verschließen im Gespräch. Er verschränkt oft die Arme oder halt... Diese Übergaben sind dann auch mit den Therapeuten und so? Also sind da auch, ist das ganze Team dort anwesend? Die Psychiater, die Krankenschwestern, Therapeuten? Nee, bei uns Therapeuten. Morgens sind nur die Schwestern dabei. Dann macht man danach Übergabe an die Ärzte kurz. Aber die lesen auch alle die Berichte. Das ist echt gut gewesen. Die sind alle in dem PC gespeichert. Und bevor jemand zu dem Patienten gegangen ist, hat er sich nochmal die gesamten Berichte durchgelesen. Das sind nicht die normalen Berichte, die man aus dem Krankenhaus kennt. Da steht dann ein Satz, hat geschlafen, lief 3 Meter, hat gegessen, Wunde wurde verbunden. Sondern da steht wirklich drin, hat es heute Morgen geschafft, sich selbstständig die Zähne zu putzen. Also so die kleinen Erfolge werden ja, auch gefeiert, genau. Beziehungsweise auch kleine Warnzeichen vielleicht, genau. Würden da auch drin stehen. Hat wieder den Tod seines Bruders thematisiert. Seine Frau kommt eventuell heute Nachmittag, bitte darauf achten, dass sie sich vorher bei uns meldet. Er weiß noch nicht genau, ob er sie sehen möchte und hat wirklich auch solche Absprachen. Und es wirkt so ein bisschen wie diese Truman-Show. Okay. Dieser also Film mit Jim halt Carrey, wo alles sozusagen um ihn herum gestellt ist. Gesteuert ist, weil man möchte diese Person auch erstmal schützen und baut so eine Art heile Welt erstmal um ihn rum, dass er so eine Art kleinen Schutzkokon hat, dass er Selbstvertrauen lernt, dass er weiß, dass er wieder was wert ist, dass er auch einfach merkt, er kann auch noch was. Also es gibt auch ganz oft welche, die nach großen Verletzungen in eine tiefe Depression fallen. Zum Beispiel, das Bein musste abgenommen werden oder nach einem Schlaganfall. Die denken, sie schaffen nichts mehr. Da rutschen die halt einfach manchmal richtig runter. Tod von Angehörigen, Kindern. Mit 65, wenn die gesamte Familie vor dir stirbt, ich meine, was ist denn da noch lebenswert? Deine Freunde sind auch nicht mehr da. Was hält dich denn da noch? Ja, also ganz ehrlich, da hätte ich auch keinen Bock mehr. Und dann irgendwie zeigen, Mensch, ja, vielleicht nicht hier neue Freunde finden, aber vielleicht so außerhalb, die vielleicht normal sind, in Anführungsstrichen, aber dass man irgendwie noch was hat, woran es sich irgendwie zu leben lohnt oder vielleicht auch ein Hobby. Gibt es denn da Angebote bei euch? Weil das ist auch wieder, worauf ich vorhin hinaus wollte, mit diesem, dass man einen Grund hat, auch glücklich zu sein. Weil das eine ist so eine Pille, aber das andere ist, hey, einen Sinn wieder dem Ganzen geben. Wir haben die Gespräche mit den Therapeuten, mit den Schwestern führt man auch ganz oft Gespräche. Also ich saß manchmal, das ist ganz abnormal, über 1-2 Stunden in dem Zimmer und habe mich nur mit einem Patienten unterhalten. Habt ihr auch eine psychologische Zusatzausbildung, wenn ihr dort auf der Station seid, auf einer geschlossenen? Oder ist das eher sowas, ein bisschen einfach Menschengefühl haben und Verständnis? Die Fortbildung nennt sich gerontopsychiatrische Fachschwester, glaube ich. Jetzt mittlerweile, es gibt 1000 Schimpfworte für diese ganzen Dinge. Aber es gibt dafür eine Fortbildung. Mhm. Die gehen, glaube ich, auch 200-Stunden-Kurse oder 300-Stunden-Kurse, je nachdem, wer was anbietet. Mhm. Und dann hat man halt diese Zusatzqualifikation. Hatten die bei euch alle? Musste man die haben, um dort zu arbeiten? Oder ist das sowas, das ist so eine kleine Sahnehäubchen auf dem Dessert? Aber also es war eigentlich eher ein Sahnehäubchen, weil diese Ausbildungsteile sind so teuer. Das kann sich einfach keiner leisten. Gut, wenn das Haus viel Geld hat, zahlen die das super gerne. Aber manche bieten auch an, die Hälfte selber mitzuzahlen, damit die halt überhaupt damit den Leuten klarkommen. Es gibt auch eine Fixierungsfortbildung, da haben wir ganz viele gehabt, da kam immer einer, da mussten wir mitüben und so. Und die Ärzte haben uns auch gefordert, dass wir wirklich diese ganzen Tabletten mit Wirkungsweise und Nebenwirkung lernen. Ja. Um jetzt auf die Therapien nochmal zuzukommen, es gibt ganz viele Ergotherapeuten, die haben dann auch, die gehen dann zum Beispiel mit denen draußen spazieren. Da gibt es so eine Art, auf gut Deutsch, Beschäftigungstherapie in Anführungsstrichen, wo man halt wirklich dann bastelt, auf gut Deutsch. Dann, also einfach den Händen was zu tun gibt, vielleicht ein bisschen kreativ sein, aber... Mandalas malen, basteln. Ich höre jetzt nicht gerade die große Begeisterung bei dir durch. Kleben. Naja, das sind dann so die Sachen, wo die Patienten gesagt haben, naja, ich habe heute gebastelt. Oh, wie schön. Ich hasse Basteln. Naja, was will man denen dann sagen? Also es gibt ja kein großes Angebot. Es gibt ein großes Angebot. Das Problem ist, wenn ein Personalmangel besteht, kann man halt nicht viel anbieten. Es gab eine, die hat mit den Blumen eingetopft. Die haben dann draußen die Blumenbeete bestückt mit schönen Blumen. Das hat der einen Patientin super gefallen. Die hat gesagt, Mensch, ich hatte früher einen Garten, ich fand das schon immer toll. Und die ist super in sich aufgegangen und hat der Ergotherapeutin da ihr gesamtes Leben ausgeschüttet und mit uns hat die nie geredet. Die ist halt einfach durch dieses banale, blöde Blumeneinpflanzen, auf gut Deutsch, ist die an diesen Patienten gekommen. Wo du dir auch denkst, das ist Wahnsinn, das ist das, was man... Na, jeder hat so seine anderen Zugänge natürlich. Ja. Und wenn man da gerade eine Ader getroffen hat bei jemandem, also jetzt nicht wortwörtlich eine Ader, aber irgendwie so eine Stimmung, und... Also glücklicherweise, was gesehen hat, okay, das gefällt ihm, dann hat er natürlich viel mehr Zugriff. Die hat sich dann auch so geöffnet und die Ergotherapeutin durfte dann sogar mit ihr zusammen einkaufen gehen. Dieses Einkaufstraining, das ist ja für einige total schrecklich. Die haben Angst, was zu vergessen, einzukaufen, wissen manchmal schon gar nicht mehr, was muss ich eigentlich einkaufen und so, ja. Und durch diese kleinen Erfolgserlebnisse merken die, ach Mensch, ich kann ja doch noch was und sind so fröhlich und glücklich, dass sie dann halt wirklich auch weiter an sich arbeiten. Natürlich gibt es immer wieder Rückfälle. Also wir hatten einen, der ist dann zum Schluss auch bei uns dann auch verstorben. Der ist dann mit dem Rollator gegen die Glasscheibe immer wieder gedonnert, bis unsere Panzerglastür zersplittert war. Der wollte halt einfach raus, der hat es nicht verstanden, dass er bei uns ist. Das war der demente Mann. Der ist dann zum Schluss auch ganz oft gestürzt. Der hat nicht mehr verstanden, dass er nicht mehr laufen kann und war trotzdem aggressiv, hat uns mit dem Stock geschlagen. Und er tat einem richtig leid und er dachte immer, es ist immer noch Krieg und die kommen ihn alle holen und wir sind die Bösen. Und wir waren halt einfach das absolute Feindbild Nummer 1, auch mit den weißen Kitteln. Man weiß ja nicht, was der alles erlebt hat damals. Und Und das gehört dann auch zu uns dazu. Wir haben ihn dann noch zum Schluss beim Sterben begleitet. Er lag dann nur noch in seinem Bett. Es gab halt auf einer anderen Station und auf dem Hospiz und Palliativstation gab es keine Betten mehr. Dann haben wir da auch noch Palliativpflege gemacht zum Schluss. Haben ihn dann noch beim Sterben begleitet. Wir beziehen ja auch viel die Familien ein oder Angehörige oder Nachbarn, mit denen sie befreundet sind. Die sind halt auch alle dabei. Und wenn man die dann dazu holt, ist das ja auch eine kleine Heilung für den Menschen. Die eine hat sich ja auch gefreut, da kam die Tochter jeden Tag zu Besuch und wurde dann auch in der Therapie in die Gespräche mit eingezogen und das hilft einigen auch. Haben die meisten Patienten noch Familie gehabt oder gab es da auch manche Fälle vielleicht von Obdachlosen oder so, die dann sozusagen irgendwie eine Bedrohung waren, weil durch irgendeine, also für die Allgemeinheit, was weiß ich, wie zum Beispiel der Star Wars-Patient, von dem du vorhin erzählt hattest? Ja, der kam ja auf die jüngere Station. Wir sind ja erst ab 65, der war, glaube ich, 23 oder so. Ach, Ja. okay. Wir hatten auch einen Obdachlosen, der dann bei uns war. Der hat sich dann bei uns ausgenüchtert, weil auf der Alkoholstation, da war alles belegt. Und bei uns haben die auch ganz oft auf dem Flur stehen müssen, weil wir einfach einen absoluten Zimmermangel hatten. Das sind halt zwei Bett- und ein Bettzimmer. Ja. Und das brauchen die auch, um zur Ruhe zu kommen. Ja, und stattdessen werden die dann bei uns auf dem Gang geparkt. Ne? Na, und der kampierte dann bei uns. Wir haben den dann sauber gemacht und mit Essen versorgt und haben dann festgestellt, weil es halt Sommer war, der hatte einfach zu wenig getrunken Getrunken, und zu okay. wenig Salz zu sich genommen. Dadurch haben seine Tabletten nicht mehr gewirkt. Aber Die es gibt war auch das. eine Tablettenversorgung für Obdachlose in Deutschland. Wahrscheinlich schon. Ich habe das nicht richtig verstanden. Der war, glaube ich, bei der Bahnhofsmission. Okay. Und irgendwie hat er da seine Tabletten gekriegt. Ich weiß es leider nicht. Ich fand es auch sehr interessant, aber dann hatte ich leider Urlaub und konnte das nicht weiter verfolgen. Ja, aber Wäre mal das nächste interessante das wäre richtig interessant zu Podcast-Thema. wissen. Ja, das würde ich auch gern wissen, wie die eigentlich versorgt werden mit Tabletten. Ja. Dann scheint es ja auch dann, wie gesagt, das, also auch okay, dass er dort in eine geschlossene kommt und das finanziert wird anscheinend auch vom Staat oder so. Ja. Weil das finde ich eigentlich ganz gut, weil zum Beispiel ich war ja in den USA für eine Weile und da sehr viele der Obdachlosen, also zumindest die, die mir aufgefallen sind, die hatten auf jeden Fall irgendeine psychische Krankheit. Also das kann man mir nicht sagen, dass die, also klar, manche nicht, aber ich glaube, viele von denen sind halt aufgrund psychischer Erkrankungen und dann keiner, der sich um die kümmert, halt auch auf der Straße. Also das ist schon ein bisschen traurig. Also dort gibt es auch so Heime, habe ich gesehen, aber Ja. das finde ich ist ein kleiner Lichtblick auch hier, dass es, also dass wenn jemand eine medizinische Versorgung oder sei es eine geschlossene braucht, auch wenn er obdachlos ist, dass es Dass man wenigstens aufgenommen wird und dann genau, wird dass es geguckt, machbar wer ist. übernimmt die Kosten. Ja, das ist ja immer das Problem. Ich glaube auch, einige Häuser machen das einfach so. Es werden ja auch manchmal auch Flüchtlinge aufgenommen auf den Stationen und so. Vor ein paar Jahren, da waren ja auch alle. Haben auch viele Häuser welche aufgenommen, einfach um die auch medizinisch zu versorgen. Es ist ja auch wichtig. Es gehört ja auch zur Aufklärung dazu, dass man den Angehörigen auch sagt, die sind zwar im Kopf krank, müssen schon ein bisschen vorsichtig sein, aber die sind nicht giftig oder irgendwas. Man kann trotzdem noch was mit denen anfangen. Ja. Und Also dass es das, vielleicht auch in Phasen kommt, dass man halt genau. wissen muss, wie man damit umgeht, wenn es halt gerade eine schlimme Phase Genau, ist. passen Sie auf, wenn Sie wieder Tüten sammelt, da kann es bald wieder losgehen. Ne? Gucken Sie, ob sie genug trinkt, ob die genug Salz hat, ob die Tabletten genommen werden. Reden Sie mal mit ihr. Unternehmen Sie mal was Schönes. Also, du hattest jetzt auch von vielen, wie gesagt, depressiven Patienten auch erzählt. Wie ist es mit den dementen Patienten? Ist da auch wie eine Art phasenweise der Ablauf zu erkennen? Also nicht Ablauf, aber sozusagen die Verschlimmerung bzw. die Verbesserung der Situation? Oder also ist da auch sozusagen darauf hinzuarbeiten, dass man wieder alleine leben kann? Oder ist das eigentlich sozusagen eine stetige Abnahme der Geistesfähigkeiten, sage ich mal, oder ist das nicht so pauschal sagt, also aussagbar? Also Demenz ist sowieso ein ganz schwieriges Thema. Da wurde sogar bei uns auf Station geforscht. Da war eine, die hat auch einige Tabletten auch verabreicht. Die dachten, dass wenn man eine bestimmte Anzahl von, weiß ich nicht, irgendwelchen Blutkörperchen hat, dass dann vielleicht der Zerfall nicht so schnell geht. Und wenn man, ach, da gibt es die wildesten Theorien, wie man diese Verkalkung vom Kopf eigentlich aufhalten kann. Es ist halt einfach schwierig. Ich muss sagen, ich habe beobachtet, dass es halt einfach meistens schlimmer wird. Man kann es ein bisschen stoppen, indem man sein Gedächtnis ein bisschen trainiert, aber es geht halt immer schleichend ins Schlechtere. Gab es halt auch therapeutische Angebote auf eurer Station für sowas? Also ja. Für mentales Training, mental, also psychisches oder Kopftraining, sage ich jetzt mal einfach, um es breit gefächert zu belassen. Es gibt halt Kopftraining, dann setzen die sich halt hin. Es gibt so eine Therapie, die heißt ja, oh Gott, wie heißt es immer, dieses geschichtliche Einbeziehung von irgendwelchen Sachen. Also, dass man halt auch wirklich sagt, Mensch, die war früher Bäckerin, die möchte bestimmt gerne Brot backen. Mhm. Damit sie sich daran erinnert, wie das halt früher war, damit sie halt in dieser Zeit nochmal auflebt. Mhm. Also für Leute, die diesen Job nur gemacht haben, um Geld zu verdienen und Brötchen backen schon immer scheiße fanden, kommt man bei diesen Leuten einfach nicht an. Die hat dann einfach keinen Bock, Brot zu backen. Aber wenn man dann fragt, Mensch, was haben Sie denn früher gerne gemacht? Oder wenn vielleicht die im klaren Moment einfach mal fragen oder auch die Angehörigen einfach mal fragen, Mensch, was haben die denn gerne gemacht? Ja, sie hat früher gerne getanzt. Mhm. Und die blühen bei der Tanzgruppe auf. Die lächeln und strahlen und plötzlich können die alle Texte wieder mitsingen. Und das ist halt ihre Welt. Ne? Da sind die halt zu Hause und das ist das Schöne, da können die sich dann auch nochmal bewegen. Das ist ja auch ganz wichtig. Im Alter bewegt man die Menschen einfach nicht. Die sitzen ja dann meistens nur da in ihrer Bude und starren vor sich hin. Es ist einfach, weil halt einfach keiner Zeit für sie hat. Mhm. Ja. Und da hatten wir eine Hundetherapie. Da kam ein Hund, dann durften die dem Essen geben. Und der eine, der hat nie was gesagt, der war immer in sich gekehrt. Mhm. Weil er auch Angst hatte, was Falsches zu sagen. Er meinte dann so, ja, Schusterjunge, himmelblau. Und ja, da hat er sich halt bestellt, was er gerne auf sein Brötchen hätte. Und keiner wusste genau, was er eigentlich wollte. Naja, bis dann jemand verstanden hat, vielleicht möchte er blaue Marmelade haben, vielleicht Blaubeermarmelade. Dann haben wir es ihm hingestellt. War er zufrieden, war vielleicht das Richtige. Und das ist halt echt schwierig, auch damit umzugehen. Und der konnte plötzlich dem Hund klare Befehle geben. Und dann haben wir ihn gefragt, ja, ich hatte früher 5 Hunde, das war ein tolles Rudel und ja, der konnte mit dem halt um, mit dem Hund. Ne? Ja, braver Hund, jetzt setz dich mal hin und ich gebe dir hier noch die Möhre. Und dann, ach ja, das ist ja, nee, Entschuldigung, das ist ein Apfel und konnte klar und deutlich sagen, was das alles ist in Bezug mit diesem Hund. Es ist wie so eine das Art kleine Welt da nochmal, die sich geöffnet hat dadurch. Wie eine Erinnerungslücke, so als ob irgendeine Synapse nochmal zusammengeklappt ist im Kopf und plötzlich war alles wieder offen. Mhm. Und die Tür zum Bewusstsein war wieder da. Das ist echt interessant, auch ganz viele mit Hasen und Meerschweinen. Und dann meinte die eine, ja, dem Hasen muss man auf den Kopf hauen, da hat man ordentlich was zu essen. Das war vielleicht auch nicht so toll, aber naja, es sind halt die ältere Generation. Na klar, das ist das, womit sie auch vielleicht aufgewachsen sind, auf dem Bauernhof oder so. Genau, und man konnte sich auch wunderbar immer mit denen übers Wetter unterhalten. Also ja, wie ist denn das Wetter? Ja, Mensch, schauen Sie mal, Schwester, die Wolken sehen aus wie Schnee, da muss man immer aufpassen, auch mit der Ernte und so. Und plötzlich können die dann wieder erzählen, man muss sie halt einfach nur abholen. Und ich finde, das ist geschichtliche Arbeit, nicht, ach, der war mal Bäckermeister, da backen wir mal Brötchen. Mhm. Das kommt halt in diesen theoretischen Zetteln, die dann halt auch immer verteilt werden oder was einem dann auf Fortbildung erzählt wird. Das ist immer echt schwierig zu greifen. Man muss diesen Mensch echt kennen. Na klar, das ist halt dann nicht aufs Individuum bezogen, sondern auf ein Beispiel, was halt vielleicht allen das begreiflich machen soll, wie, wo, was das jetzt so eine Geschichte oder beziehungsweise so eine Art Therapie dann funktionieren soll. Ne? Genau, aber auf der Station, wo ich war, war es super, weil die da auch eine unbefristete Verweildauer haben. Also sprich, das war nicht jetzt nur auf... Bis zum Ende der Behandlung können die da in Ruhe bleiben. Aber deswegen hattet ihr auch eventuell einen Bettenmangel. Genau, aber das ist ja auch das Schöne. Die können wirklich bis zum Ende durchtherapiert werden und dann wird geguckt, wie wird weiter behandelt, ambulant, also zu Hause mit dem Arzt. Und Das ist einfach super, so wünscht man sich das. Da, wo ich jetzt arbeite, das ist eine Verweildauer von 3 Wochen. Aber du bist jetzt auch nicht mehr auf einer geschlossenen, genau. Sondern das ist jetzt... Ich bin jetzt auf einer geriatrischen Reha, das heißt, die werden dort nach einer OP fit gemacht für zu Hause, zum Beispiel. Und auch wieder über 65-Jährige, nehme ich jetzt mal an, oder? Wenn's wieder... Ich glaube, das ist sogar ab 60 mittlerweile. Und da ist das Problem, die brechen sich halt, keine Ahnung, das Hüftgelenk, dann bekommen sie eine neue Hüfte und werden dann bei uns für zu Hause trainiert. Da fragt man vorher, wie viele Stufen haben sie zu Hause? Ja, ich muss 3 Stockwerke hoch. Dann überlegt man sich, gut, dann muss sie mit der Physiotherapie so lange ackern, bis sie es schafft, 3 Stockwerke bei uns zu laufen, damit sie dann zu Hause innerhalb von 3 Wochen das dann zu Hause schafft. Ich weiß nicht, ob man das in 3 Wochen so ein Training hinkriegt. Also ich meine, wie lange vorher waren Sie schon auf Ihren anderen Stationen, zum Beispiel der orthopädischen oder so, wo Sie beispielsweise ein neues Hüftgelenk bekommen haben? Liegedauer für Hüftgelenk sind mittlerweile, glaube ich, 3 oder 4 Tage. Wirklich? Und dann geht es auf die Reha und innerhalb von 3,5 Wochen, sozusagen, also eure 3 Wochen plus die 3, 4 Tage, auf der Orthopädie sind dann sozusagen... Die Kassen zahlen nicht mehr als 3 Wochen für eine Reha, für eine geriatrische. Man könnte sie dann noch zu einer weiterführenden Reha schicken. Das ist das, was wir auch ganz oft machen. Ja. Dass sie dann da halt weiter üben können mit dem Bein. Aber das kennt ja jeder, der Na gut, ich sehe das Problem halt nicht mit Leuten, die halt eine Familie zu Hause haben, wo sich drum gekümmert wird und so weiter. Dann ist wahrscheinlich das nach 3, 4 Tagen auch okay, zu Hause zu sein, wenn man vielleicht einen Physiotherapeuten hat, der vorbeikommt. Aber ich sehe das Problem mit Leuten, wie es halt heutzutage leider öfters ist, dass Leute alleine wohnen, alleine zu Hause, alte Leute. Die haben dann vielleicht den Pflegeservice, der kommt und vielleicht das Mittagessen bringt oder so, aber die haben ja jetzt keine Pflege, keine Rundumpflege. Ja. Kann man eine Pflegestufe beantragen? Ja, man kann Pflegestufen beantragen. Okay. Das kommt immer darauf an, wie schlecht man ist, auf gut Deutsch. Also wie... Kann man auch nur zeitweise, zum Beispiel wenn ich jetzt gerade eine neue Hüfte habe, kann ich mir dann sozusagen so eine Pflegestufe für die, sage ich mal, wahrscheinlich 6 Monate oder wie lange es dauern wird, bis ich wieder sozusagen funktionsfähig bin. Oder ich weiß nicht, wie lange das bei älteren Herrschaften dauert. Das ist ja auch nochmal eine Sache. Das kommt auf die Kasse drauf an. Ich glaube, jede Kasse zahlt für eine bestimmte Anzahl von Tagen. Okay. Und dann hat man den Dienst, das kann man dann auch nochmal beantragen, dass dann einer zum Beispiel spritzen kommt. Wenn man sich die Hand verletzt hat, dann kann man sich ja selber nicht mehr spritzen, wenn man Diabetiker ist. Oder wenn man lange liegt, dann muss man sich auch diese blöden Antithrombose spritzen, also diese Clexane oder Fragmine spritzen, das haben halt ganz viele, die trauen sich halt nicht selber zu spritzen. Da kann man sagen, gut, dann kommt halt ein ambulanter Pflegedienst, da kommt dann die Schwester nach Hause, klopft dann, man macht auf und dann haut sie einem die Spritze rein und haut wieder ab. Weil für Spritzen hat man 5 Minuten Zeit. Die zu setzen. So steht das in dem Standard drin. Also so kenne ich das noch früher aus der Hauskrankenpflege, wo ich früher gejobbt habe. Als Pflegehelfer, also noch nicht als fertige Krankenschwester, da hat man auch für einen Toilettengang nur 10 Minuten gehabt. Oder für Duschen hast du dann eine Viertelstunde, 15 Minuten. Die du abrechnen darfst sozusagen. 15 Minuten. Ja, vor allen Dingen, wenn das alles lange dauert, dort erstmal reinzukommen, ausziehen. Toilettengang, eventuell 5 Minuten. Also ganz ehrlich, ich kenne ganz viele Leute, die gehen mit Buch auf Toilette, um ihr großes Geschäft zu erledigen und lesen erstmal eine Stunde. Und wenn es ältere Herrschaften sind, dann ist ja da auch nicht der Darm jetzt in aktivster Form zu finden. Ne? Und das sind halt die Sachen, die ich als absolutes Manko beachte. Das ist richtig schlimm, weil da kann man nicht gesund werden. Es ist noch nicht mehr Zeit für ein Gespräch. Ganz viele Patienten haben auch gesagt, die werden dann auf der Toilette gefüttert, damit die Essenszeit und die Toilettenzeit schnell vorübergeht, damit man das alles zusammen machen kann. Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil das ist so ein bisschen Massenbetrieb. Das ist menschenverachtend. Ja, genau. Es ist einfach nur menschenverachtend und das ärgert mich. Und das ist das, was mich auch so traurig macht in meinem Beruf. Wir sind einfach zu wenig, wir werden immer weniger. Der nächste Jahrgang, der jetzt an Schülern kommt, Es sind noch weniger als letztes Aber Jahr. geht es da wirklich um die Leute, die ausgebildet werden, als ihr seid zu wenig, oder auch vielleicht die Leute, die eingestellt werden und die, wie viele Stellen es überhaupt zur Verfügung gibt oder dort Wir stehen haben für vier die? freie Stellen, seitdem ich angefangen habe. Die werden nicht besetzt, weil sich keiner dafür bewirbt. Okay. Wir haben einen absoluten Fachkräftemangel in Berlin. An An Krankenschwestern, Krankenpflegepersonal. ja. Gesundheits- und Krankenpfleger, wie es sich jetzt schimpft, der neue Beruf. Früher Krankenschwester, Pfleger. Es Da bin ich besteht. jetzt aber schockiert, weil ich hätte eher so rum gedacht, oder beziehungsweise so habe ich es in meinem Pflegepraktika mitbekommen, fürs Medizinstudium halt, dass eher die Stellen gekürzt wurden und nicht neue Leute eingestellt wurden, beziehungsweise halt umversetzt, was auch immer. Aber das ist jetzt eigentlich überraschend für mich, dass Ja. eigentlich nicht genügend Leute da sind. Oder woran glaubst du, liegt das? Liegt das an den Arbeitsbedingungen? Liegt das an also Bezahlung? Eventuell die Lage, gut, du arbeitest hier im Südwesten Berlins, also Ja. das ist ja jetzt nicht wirklich der schlimmste Arbeitsort, oder? Ich glaube, der Beruf ist erstens mal unattraktiv Inwiefern? für junge Leute, weil man lernt so viel und zum Schluss wischt man den Leuten nur den Arsch ab und passt auf, damit sie was zu essen haben und ihre Tabletten nehmen. So sieht ein Arbeitsablauf aus. Mehr schafft man auch gar nicht. Für ein Gespräch und richtige Behandlungspflege, richtige Verbände machen, richtig darauf achten, dass die Leute gesund werden, hat man auf einer normalen Station keine Zeit. Schätzt du deine Station als normal ein, wo du jetzt bist, in der Reha für die älteren Herrschaften? Es ist eigentlich, Sind es ist alle. keine normale Station in dem Sinne, es ist halt einfach nur eigentlich eine Reha, also ein Rehabilitationszentrum. Aber selbst da sind wir morgens nur damit beschäftigt, die Leute erstmal alle zu waschen, dann die Tabletten zu verteilen. Dann wird zwischendurch gefragt, ob sie Schmerzen haben oder nicht. Und dann ist die Übergabe an die Ärzte. Ja, und dann kommt auch schon das Frühstück. Dann verteilt man denen das Frühstück. Ja, und wann machst du die Verbände? Wann guckst du, ob die Leute sich vielleicht doch selber waschen hätten können? Das hat alles einfach schlecht eingeteilt von den Zeiten her. Aber das hört man auch von ganz vielen Leasingkräften. Das sind Leihkräfte, die sind auch bei uns, die arbeiten da. Und du hast gesagt, das ist, also hatte sie mir vorher schon, bevor wir das Interview offiziell angefangen haben, erzählt, dass es vermehrt bei euch zumindest diese Leihkräfte gibt. Und ist das in mehreren Krankenhäusern so oder ist das bei euch speziell? Ganz Und viele. wie läuft das ab? Ich meine, bin ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Arzt werde, kann ich dann mich einfach bei verschiedenen Krankenhäusern anmelden und sagen, ja, sagt mir mal Bescheid, wenn ihr mal wieder jemanden braucht. Ich kann als Leasingkraft oder als Leihkraft bei euch einfach einspringen. Ist das so oder? Also es gibt ganz viele Leasingfirmen. Das heißt, du bewirbst dich bei einer Firma. Es gibt Time to Care, Nora, Jobs in Time. Puh, keine Ahnung, ich schieß mich tot. Also ganz, ganz viele Leasingfirmen. Da bewirbt man sich als Krankenschwester und dann ist man bei denen angestellt. Und dann läuft das so ab. Bei uns auf Station wird zum Beispiel meine Kollegin krank. Die hätte morgen einen Frühdienst. Dann ruft meine Chefin an und sagt bei einer der Leasingfirmen, ich brauche eine Krankenschwester, die morgen einen Frühdienst macht. Dann sagt die Chefin von der Leasingfirma, die guckt dann auf ihren Plan und die Krankenschwestern dürfen sich bei der Leasingfirma selbst einen Dienstplan schreiben für den Monat, Wann Sie Zeit haben wann zu. sie Bock haben zu arbeiten. Das heißt, ich baue mir dann meinen Plan, ach Mensch, voll schön, Montag bis Freitag Frühdienst, Wochenende hätte ich gerne frei, nächste Woche Mittwoch hätte ich gerne einen Nachtdienst. So, und dann guckt sie halt oben in die Liste, na, wer hätte denn gerne alles einen Frühdienst? Ach, gucke mal. Ja, die scheint wohl auch länger krank zu sein. Da hat sich doch gerade jemand eingetragen für eine Woche Frühdienst. Na, das ist doch schön, dann schicke ich dir jetzt für eine Woche, verleihe ich diese Leasingkraft an das Krankenhaus, was jetzt die Hilfe XY, braucht. Und dann geht die Leasingkraft dahin, sagt, Mensch, hi, ich bin von Firma sowieso. Ich bin heute hier eingeteilt für den Frühdienst. Dann nimmt man die an die Hand, führt sie einmal schnell über die Station, zeigt ihr, wo der Reha-Wagen steht, falls eine Reha, also Reanimation ist, dann zeigt man der schnell, ja, hier sind Also die das, Spülräume. okay, also um das jetzt mal festzuhalten, das ist eine Leihkraft, die nicht unbedingt in eurem Gebiet ausgebildet ist oder eine Zusatzausbildung hat, sondern einfach nur generell Krankenschwester Es ist. ist eine Krankenschwester. Okay, und also die generelle Ausbildung hat und. Ja, man zeigt ihr schnell, wo alles steht und liegt. Man gibt ihr die wichtigsten Telefonnummern in die Hand. Und dann betet man, dass sie deine Patienten so behandelt, wie du es machen würdest. Und das. Also, da geht dann natürlich auch ein bisschen dieses persönliche heftig. Verhältnis dann vielleicht verloren, wenn jemand halt nur für so und so lange da ist. Und einige kommen nur einen Tag zum Aushelfen, kommen nie wieder. Dann haben Na gut, wir welche, andererseits die das werden. Positive wieder darin ist, dass überhaupt jemand kommt, ne? Es Sonst kommt der. jemand. Ich meine, das hattest du mir damals ja auch erzählt, als du auf der Geschlossenen gearbeitet hattest. Da weiß ich, dass irgendwie bei euch die Leute krank waren. Das war sehr viel Not am Mann. Und tja, da musst du halt ran und nochmal doppelt so viel arbeiten, obwohl du eh schon fertig bist. Und eventuell zu Jahreszeiten, wo viele Leute krank werden, sprich, was ist Herbst, Winter oder so, dann sind bei euch viele krank, da sind viele Patienten krank. Also das muss man erstmal bewältigen. Und dann habt ihr wenigstens jemanden, der aushilft, ne? Ja. Um es jetzt mal positiv zu sehen. Es ist positiv auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch extrem fahrlässig. Du kannst nicht nachprüfen, sind das wirklich Krankenschwestern? Hast die du da werden den Verdacht, von der Firma, dass manchmal... Die werden von der Firma geschickt. Ich habe von einer Ärztin gehört, dass neulich auf der Intensivstation, wo sie in einem anderen Krankenhaus gearbeitet hat, war eine Schwester, die kannte sich mit den Monitoren nicht aus. Die meinte, die kennt sie nicht. Da meinte die Ärztin, die sind eigentlich Standard in vielen Häusern. Naja, ich bin heute das erste Mal auf so einer Intensivstation. Ich gucke einfach mal, wie es funktioniert. Ich bin sonst immer nur in Altenheimen. Ich hatte neulich eine... Die hat sich als Krankenschwester ausgegeben, saß dann vor mir am Tisch. Ich hatte die Übergabe fertig. Sie hat mich angeguckt wie ein Auto. Ich so, wo ist denn jetzt das Problem? Ja, da steht, die kriegen so eine Spritzen. Ich so, ja. Ja, sind das dann Fertigspritzen? Ich so, nee, die muss man selber aufziehen. Oh, das habe ich noch nie gemacht. Ich bin nur Altenpfleger. Okay. Also dann wurde Scheiße, sozusagen... Wie lasse ich so einen Menschen auf meine Patienten los? Klar, die möchten die Ausbildung jetzt verallgemeinern, dass alle drei Berufsgruppen das können, Kinderkrankenschwestern, Gesundheits- und Krankenpfleger und die Altenpfleger, dass die alle drei am Anfang die gleiche Grundausbildung haben und sich dann spezialisieren. Das war jetzt der Plan. Dann war jetzt der neue Plan, dass alle alles lernen und alles machen können. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum diese Spezialisierung überhaupt erstmal... Es gab eigentlich einen Grund. Und das Problem ist einfach, du kannst einige Sachen einfach nicht. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch nicht auf einer Neurochirurgie arbeiten. Ich wüsste gar nicht, an welchen Verbänden ich wo ziehen muss, wenn plötzlich da bei irgendeiner Hand sich ein Faden gelöst hat. Ich könnte nicht im OP arbeiten. Ich wüsste nicht, wie das ganze Besteck heißt, wenn mir das jemand anreicht. Ich wüsste es einfach nicht. Ich könnte es mir klar vorher nochmal durchlesen, wie ich es in der Ausbildung gelernt habe. Aber weiß ich, ob es jetzt heutzutage was Neues gibt? Das ist echt gefährlich. Und die Leute werden dann einfach dahin geschickt. Es gibt Firmen, die schicken die Leute einfach hin. Also sie machen sich nicht vorher klar, okay, das ist nur eine Altenpflegerin, die soll jetzt auf einer echten Station, sage ich mal in Anführungszeichen, eine echte Station im Krankenhaus mithelfen und da wird es wohl auch Spritzen zum Beispiel zu verteilen geben und Medikamente auszugeben und eventuell hat diese Person nicht die nötige Qualifikation. Und das machen sie sich nicht klar, sondern dein Problem ist jetzt, dass sie da halt irgendjemanden dann anscheinend schicken. Ich hatte neulich auch einen, der war angekündigt als Pflegefachkraft. Okay. Das heißt Krankenschwester oder irgendwas Vergleichbares mit einem Abschluss von 3 Jahren. Okay. Und sie hatten mir einen Pflegehelfer geschickt. Also sprich sowas, wie du gemacht hattest, als du noch nicht deine Ausbildung abgeschlossen hattest, sondern halt nur so nebenbei als Hilfsperson mitgelaufen bist. Und es war sogar einer, der hatte nur, so wie ich vorher, einen 200-Stunden-Kurs. Das heißt, der hatte noch nicht mal die 2-jährige Pflegehelferausbildung, wo man noch ein bisschen mehr lernt. Und dann steht man da. Ich bin für alle Patienten verantwortlich und hatte dann den Helfer an der Hand. Und dann musst du deine Patienten nach bestmöglichem versorgen. Und weiß ich, ob der überhaupt weiß, wie man Leute lagert? oder dreht oder wendet, weiß ich, ob Na gut, der. das ist dann Zeit, die von dir auch wieder sozusagen Genau. deine Arbeitszeit, die drauf geht dafür, dass du dir das zeigen lässt von ihm, ob er es kann, ihm notfalls was zeigst, wie es dann tatsächlich geht. Ich bin mit ihm Und durch jedes Zimmer ja, und das Problem zusammengegangen. dann natürlich ist, dass er vielleicht nur 2 Tage da ist, wenn Genau. überhaupt. Und Und dann hast du welche, die sind top. Die tauchen auf, gucken einmal über die Station. Ach, so läuft das hier. Zack, zack, zack, gucken sich die Patienten an, schauen sich die Krankheitsbilder an, wissen genau Bescheid und meinen so, gut, und welche Seite soll ich machen? Dann sagst du, oh, voll super. Ja, du machst jetzt heute die linke Seite und ich nehme dann die rechte Seite und dann arbeiten wir uns durch und wenn jemand Hilfe braucht, dann rufen wir. Jo, so machen wir das. Okay, und los geht's. Und zack, zack, zack. Und super extremes Wissen. Ist dir schon aufgefallen? Im Zimmer sowieso. Das, das und das. Nein, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Mensch, das sollten wir mal den Ärzten sagen. Mit denen klappt es halt so wie mit normalen Kollegen, die mitdenken. Und dann hast du manchmal Pappnasen, die da einfach nur ihren Dienst abstudeln und du hast echt Angst, dass die da irgendwas falsch kriegen, ne? Die Patienten. Das ist. Ja, im Moment ist es halt richtig schwierig. Und dann hast du wahrscheinlich noch einen Schüler auf Station, dem du noch was zeigen musst. Aber du kannst den Schülern nichts zeigen. Und wenn nicht so Weil die Zeit du nur besteht. am Arbeiten bist. Du schickst den Schüler alleine in irgendein Zimmer zum Waschen. Weil man denkt so, naja, dann hilf mal denen schnell und ich arbeite mal den Rest ab auf gut Deutsch. Und dann steht der Schüler da und hat wahrscheinlich noch nie jemand gewaschen in seinem Leben. Ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser für wahrscheinlich den Patienten und den Schüler. Ja. Und so sieht es in der Realität aus. Und das ist echt traurig. Also ich möchte ehrlich gesagt nicht krank werden. Ich möchte mich da nicht irgendwo in irgendein Krankenhaus legen und mich da. Also dann ist das ja eigentlich wiederum sozusagen was Positives, was du denn von der Geschlossenen am Anfang erzählt hast, dass ihr da sozusagen eigentlich mehr Zeit hattet. Die Patienten waren nicht nur auf Drehtürprinzip für 3 Wochen bei euch beherbergt, sondern halt auch auf lange Zeit. Ja. Ihr hattet dort anscheinend keine Leihkräfte, zumindest hast du nicht groß was von denen erzählt. Wir hatten Und einmal eine. na gut, aber das ist dann wiederum natürlich Das das ist. Problem, dass ihr dann natürlich, als jemand krank wurde, dass ihr da auch richtig mit anpacken musstet, Ja, ne? klar. Also das ist hat alles so seine Vor- und Nachteile dann. Aber wir waren halt immer gut besetzt und man muss auch mindestens immer zu zweit sein auf den Ja. Stationen. Und das ist halt einfach auch ein Luxus, den man auf anderen Stationen nicht hat. Aber zur Sicherheit ist es halt wichtig. Na klar. Du kannst da nicht alleine sein. Wenn was passiert, ist es keiner Und vor da, allen der Dingen dich bei dir, rettet. das war ja auch noch mal so eine andere Sache, die dann bei dir vorherrschte. Du wurdest dann ja auch irgendwann schwanger. Ja. Und dann hieß es ja, du darfst nun einen Schreibtischdienst machen, musstest aber trotzdem auf der psychiatrischen bleiben und musstest dann auch zwangsläufig mit Fixieren helfen und so weiter, ne? Ja, Das sind dann das war die einfach nur anderen. krank. Das ist. Na, die Chefin war der Meinung, für mich geht keine Gefahr aus, weil ich schon 1,5 Jahre da arbeite. Du hörst, wenn sich jemand mit einer Gabel auf dich Ja, anschleicht, sozusagen. genau. Ich weiß ganz genau, was da passiert. Ich kann die wohl alle super einschätzen, die Patienten, nach 1,5 Jahren. Mit einem super Wissen über alles und jeden und überhaupt. Na gut, das ist ja eher ein Kompliment an dich, Es aber war schon ein trotzdem ist Kompliment, es aber es natürlich war schon hart, ne? totaler Eigennutz, weil sie sonst keinen gehabt hätte, der meine Stelle vertritt auf die Schnelle. Ja. Seien wir mal ehrlich. Und trotzdem musste ich alle Arbeiten mitmachen, die alle auf der Station gemacht haben. Ich habe nicht mehr gespritzt. Klar, Eigenschutz darf ich auch nicht nach Richtlinien. Ich habe dann da Papierarbeit gemacht. Aber ich musste jeden Tag durch diese Tür und war kurzfristig der Gefahr ausgesetzt, dass mich jemand attackieren könnte. Was ja auch tatsächlich passiert ist. Also jetzt, ich weiß Ja. nicht, ob in der Zeit der Schwangerschaft, aber davor auf jeden Fall, so Ja. wie du erzählt hast, ne? Also, und meine Kollegin, nachdem ich dann in den Mutterschutz gegangen bin, da ist der Patient dann sogar mit dem Messer auf sie losgegangen im Nachtdienst. Und die Kollegin war gerade auf der anderen Seite. des Flurs. Der anderen Seite. Ja. Meinst du jetzt, gibt es da eine Art geschlossene Tür oder so weiter? Also es oder gibt für beide Schutztür? Seiten gab es eine Schutztür, dass halt bei den Dementen und die Depressiven nicht immer so aufeinander gekracht sind. Also da konnte man zur Not auch die Türen zumachen. Okay. Also von der einen Seite der Station zur anderen Seite. Okay. Und das war halt manchmal auch richtig praktisch, wenn du jemanden hast, der so getrieben war, den konnte man dann wirklich auf dem einen Flur laufen lassen, in aller Ruhe, wo es keinen gestört hat, und die Depressiven hatten dann auf der anderen Seite ihre Ruhe und konnten da in Ruhe einfach sitzen und dann frühstücken in ihrem Raum und alles. Das war dann schon praktisch. Ja. Und sie war halt auf der anderen Seite des Flurs, und der mich dann schon mit Christbaumkugeln beschmissen hatte zu Weihnachten, der kam dann plötzlich mit dem Messer hinterher. Frohe Weihnachten. Ja, wo ich mir dann auch gedacht habe, ich bin so froh, dass ich dann plötzlich doch endlich in den Mutterschutz gehen konnte, sodass mir, ehrlich gesagt, nicht... Ist zwar sehr eigennützig, es tut mir auch leid für meine Kollegin, aber... Naja, eigennützig, ich meine, es geht ja um die Gesundheit deines Kindes. Ja. Also, ich meine, da gibt es ja genügend Vorschriften aus guten Gründen. Ja, und ich verstehe das nicht, Schwestern, die... im OP oder in der Rettungsstelle oder auf der Intensivstation arbeiten, die kriegen halt richtig oft in dem Haus Freistellungen. Und die in der Psychiatrie, die mussten meistens bis zum Schluss durcharbeiten. Na gut, dann liegt es vielleicht auch an der Stationschefin, oder? Ja. Ich meine, wie viel Verständnis da den Einzelnen entgegengebracht wird? Also naja, sie ist der Meinung, man kann halt arbeiten. Sie kennt es selber nicht, sie hat keine Kinder. Was will man da machen? Klar. Das ist halt einfach, da fehlt das Verständnis für. Aber dann zeigt es schon, dass auch vieles von der Leitung auch abhängt. Ich meine, wenn du sagst, dass die anderen Stationen, dass dort die Frauen sozusagen sich die ihnen zustehende Zeit, das ist ja nicht, wie du jetzt das gerade so gesagt hast, ja, egoistisch, finde ich gar nicht. Ich finde, das ist völlig eigentlich nicht egoistisch, weil du für dein Kind einfach das Beste möchtest, verständlicherweise. Ja, das ist echt heftig. Also, ich bedanke mich jedenfalls für dieses mehr als aufschlussreiche, lange, aber interessante Gespräch. Gerne. Jetzt haben wir hier so einige Themen abgeklappert. Ja, ist wieder zu viel, glaube ich, ne? Hätte man in drei Teile teilen können. Quatsch. Nein, nein, das ist interessant. Wie ist es denn, was denkst du für die Zukunft? Könntest du dir vorstellen, wieder mal in der geschlossenen zu arbeiten, oder möchtest du vorerst auf der Reha bleiben, oder wovon machst du das jetzt abhängig, wo du gerne arbeiten möchtest? Mein Ziel ist es, Sterbende zu begleiten. Mhm. Also das in die Hospiz? Hospiz oder Palliativstation oder so. Das ist so eher mein Thema, das finde ich sehr interessant. Auch Schmerztherapie finde ich sehr interessant, das ist eher so meins. Psychiatrie ist, ich finde es sehr interessant und nett, und man hat auch nicht, manchmal hat man auch richtig ruhige Phasen, man kann auch mal entspannen kurz, aber man ist halt immer geladen, und ich möchte, falls ich nochmal in der Psychiatrie arbeiten muss, nicht nebenan wohnen, denn du triffst alle Leute immer auf der Straße. Also redest du jetzt über Patienten? Alle oder Patienten. Okay, und dann ist das eventuell, du kommst ja gar nicht mehr raus aus dem Arbeitsleben dann und sozusagen. Und beim Einkaufen bist du plötzlich so geladen und angespannt, weil du siehst, dass dieser Mensch plötzlich wieder anfängt, irgendeinen Tick zu entwickeln. Und du denkst, also du beobachtest das. Ich muss das halt schnell weg hier. Ja. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, das möchte ich in meinem Umfeld nicht haben. Ich habe jetzt Familie, ich möchte die nicht mitgefährden. Ich möchte da ehrlich gesagt nicht nochmal arbeiten. Einfach nur, damit mich die Leute nicht privat nochmal irgendwie berühren. Man kann dann auch gar nicht abschließen. Jetzt ist es so, ich gehe zur Arbeit, das, was da ist, ist da. Auf dem Nachhauseweg kommt man runter, und zu Hause ist man dann wieder zu Hause und denkt halt nicht mehr dran. Für deine eigene... Es ist halt Psychohygiene. Ja. So. Ich habe sehr viel gelernt. Ich fand's super. Es hilft mir auch jetzt manchmal noch, wenn man einige Medikamente sieht oder irgendwelche Krankheitsbilder, da weiß man gleich, ah, das ist das und das, und muss man ein bisschen beachten oder so. Aber nee. Jetzt hat's gereicht. Ich bin keine Psychiatrieschwester. Denkst du, dass da jeder so ein bisschen so sein Thema findet nach einer Zeit, oder dass es auch wechseln kann innerhalb eines Lebens? Also sich verändern kann, wie man sich, also wo man sich geborgen fühlt, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wo man sich wohlfühlt, dort zu arbeiten? Also ich habe eine Leasingkraft kennengelernt, die arbeitet seit 22 Jahren als Leasingkraft. Und das war für sie das Leben, weil sie von allem etwas hat. Die war schon auf allen Stationen, hat, glaube ich, schon fast alles gesehen, was man sehen kann. Und sie ist Und zufrieden. das war auch eine der guten Leasingkräfte, nehme ich an, Ja. wenn sie da ein bisschen Und die war Ahnung top. hatte. Die hatte echt Ahnung von allem. Die hat allen Ärzten immer Parole geboten, weil sie halt auch die Erfahrung hatte und auch das Wissen. Die hat extrem viel Wissen. Und ich glaube, man, sie hat einfach ihre Sparte gefunden. Sie findet alles toll. Und dann hatte ich eine Psychiatrieschwester, mit der ich zusammengearbeitet habe auf der Psychiatrie. Das war einfach eine Psychiatrieschwester. Die war zwar klein und schlank, aber wenn die sich hingestellt hat, hatte die eine Ausstrahlung, die Ruhe verströmte und Autorität, dass manchmal auch keiner fixiert werden musste. Die hat sie hingestellt und gebrüllt: Nö, jetzt ist Ruhe hier. Und dann war auch Ruhe. Die konnte die alle irgendwie nehmen. Die wusste, wie die alle ticken. Die wusste, welche Schrauben man drehen muss. Also eigentlich so ein manipulativer Geist wurde sie genannt bei uns. Oh. Sie Na gut, aber in konnte dem Falle ja im das. Positiven. Es war Also das sehr, hat sie sehr ja positiv. gut nutzen können für ihre Arbeit. Und ich glaube, da findet später jeder seinen Traumberuf, also seinen Traumsparte in dem Beruf. Gut, dann drücke ich dir auf jeden Fall mal die Daumen, dass du das auch noch tust mit, Ja. wie du sagst, Sterbehilfe, Palliativmedizin. Oder halt als Lehrschwester weiterarbeiten. Ich finde es Das kann sich wichtig. ja auch, das kann sich ja wirklich noch mal ein bisschen, Ja. je nachdem, wo du auch wohnst, verändern, ne? Und mit den Kindern und so weiter. Genau. Also ich drücke dir ganz doll die Daumen und Danke. freue mich, dass du heute hier spontan sozusagen meinen Weihnachtspodcast mitgemacht hast. Gerne. Und ja, drück dir die Daumen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.